Kundgabe 5743. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.8.1953. Zeugen des Endes auf der neuen Erde für Nachkommen. Und ihr werdet meine Zeugen sein auf der neuen Erde. Ihr werdet Zeugen von mir und meiner Herrlichkeit, von meiner Macht und Liebe, denn ihr werdet sie erfahren am Ende dieser Erde. Ihr werdet mich kommen sehen in den Wolken, in strahlendem Glanz meiner Herrlichkeit. Ihr werdet meine Liebe erfahren, so ich euch aus größter Not errette, so ich euch entrücke vor den Augen eurer Mitmenschen, die in wahrhaft teuflischer Gesinnung euch nach dem Leben trachten. Ihr werdet die Beweise meiner Macht erfahren, denn auch das letzte Vernichtungswerk auf dieser Erde wird sich vor euren Augen abspielen, und so werdet ihr mit einem Erleben in das Reich des Friedens eingehen, das ihr behalten sollet in eurem Gedächtnis, um nun von mir zu zeugen der Nachwelt, den Menschen, die nur durch Überlieferung Kenntnis erlangen von den Vorgängen auf der alten Erde, auf das auch sie wieder weitergeben und das Wissen darum lange Zeit auf der neuen Erde erhalten bleibe. Ihr sollet Zeugen von mir und meiner Herrlichkeit. Zwar wird ein gläubiges, mir treu ergebenes Geschlecht die neue Erde beleben, die keine Zweifel setzen in meine Kraft und Macht, in meine Liebe und Vollkommenheit. Und solange ich selbst nun unter ihnen weilen kann, weil ihr Glaube und ihre Liebe zu mir dies zulässt, wird auch kein Bezeugen dessen nötig sein, was ihr erlebtet. Doch so wie neue Geschlechter aus ihnen hervorgehen, muss diesen auch wieder Kenntnis gegeben werden und der Vorgang des Endes der alten Erde besonders hervorgehoben werden, auf das auch die nun lebenden Menschen sich innig mir verbinden und meine Kinder sind und bleiben. Das lebendige Zeugnis wird ungewöhnlich einwirken auf ihre Herzen, und auch sie sollen in folgenden Zeiten künden, was ihnen gegeben wurde von euch. Lange Zeit wird nun der Glaube und die Liebe zu mir erhalten bleiben. Lange Zeit wird das Menschengeschlecht leben in Frieden und Eintracht, in Harmonie mit dem Unendlichen, in ständiger Verbindung mit mir, und mein Geist wird einfließen können in ihre Herzen, und sie werden mein Wort hören können und selig sein. Und doch wird auch dieser Zustand sich verändern. Das Einwirken von Gegenkräften wird erst ganz schwach, dann immer stärker werdend zu erkennen sein. Denn es gelangt wieder das in der Schöpfung gebundene Geistige zur Verkörperung als Mensch. Und es ist dieses wieder verschieden ausgereift, so dass im Stadium als Mensch Anlagen und Triebe hervortreten, die eine größere Wandlung erfordern, die immer noch einen leisen Widerstand gegen mich verraten und darum wieder Menschen auf Erden leben werden, die besonderer wirksamer Erziehungsmittel bedürfen. Und dann wird es nötig sein, ihnen Kenntnis zu geben von der Auswirkung eines Lebenswandels, der nicht meinem Willen entspricht. Dann wird wieder der Kampf einsetzen zwischen Licht und Finsternis. Denn es wird wieder das Verlangen nach der Materie stärker werden in den Herzen der Menschen. Es wird mein Wort nicht mehr direkt vernommen werden können, und es werden Verkünder meines Wortes in meinem Auftrag zu ihnen reden. Und auf das dieses lebendig geschehe, soll auch gezeugt werden vom Ende der alten und Beginn der neuen Erde. Und darum habet ihr Menschen dieser Erde, die ihr das Ende erlebet, die ihr mir treu bleibet bis zum Ende, auch auf der neuen Erde eine Aufgabe, zu sorgen dafür, dass das Wissen erhalten bleibe, dass auch die Nachkommenschaft einmal diese Vorgänge sich vor Augen halten kann, dass sie dadurch angeregt werde, in meinem Willen zu verbleiben, dass sie mich lebendig im Herzen werden lasse und mich anstrebe jederzeit. Amen.